Wien 9, Segersee 9, ehemals jüdisches Krankenhaus und Altersheim. Zum Gedenken an die 1223 jüdischen Männer und Frauen, für die das jüdische Altersheim die letzte Station war, bevor sie von den Nazis deportiert und ermordet wurden. 1698 gründete der Hofbankier Samuel Oppenheimer das jüdische Krankenhaus in der Seegasse. Auf seinem Giebel fand sich die Aufschrift »Krankenhaus für die leidende Menschheit, erbaut von der hiesigen israelitischen Nation«. Im Jahre 1844 stiftete Siegmund Edler von Wertheimstein dazu ein Siechenhaus, das 1854 eröffnet wurde. Aus Anlass des 40-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josefs wurde 1888 von Wilhelm Stjassny ein neues Gebäude, das Altersversorgungshaus der israelitischen Kultusgemeinde Wien, errichtet. 1935 wurde das Gebäude modernisiert und bekam einen zweistöckigen Zubau. Die alte Bezeichnung Versorgungsanstalt wurde durch Altersheim mit angeschlossener Krankenabteilung ersetzt. Es bot 454 Menschen Platz und zählte zu den größten und modernsten derartigen Einrichtungen Europas. 1942 begannen die Deportationen der alten Menschen nach Theresienstadt. Viele von ihnen starben, oft bald nach ihrer Ankunft, aufgrund der entsetzlichen Lebensumstände, an Entkräftung, Krankheiten und Seuchen, wie Regine Silberstern. Wer die schrecklichen Bedingungen überlebte, wurde in eines der Vernichtungslager transportiert und dort ermordet.